1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnachtausgabe, wie immer eine freie Themenausgabe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Celal. Hallo? Hallo. Celal, 24. Genau. Das ist ein Frauenname. Ja, das ist ein Frauenname. Woher kommt dieser Name? Ja, der kommt aus dem Kurdischen. Aus dem Kurdischen. Genau. Celal, warum rufst du an? Also es geht darum, ich bin Jesidin und das ist halt eine kleine Religionsgemeinschaft, die ungefähr 4000 Jahre alt ist. Mhm. Und sagst du nochmal, Jesidisch bin ich. Sag's nochmal. Das ist das Jesidentum. Jesidentum, okay. Ja, und zwar, es geht darum, dass wir halt sehr streng erzogen worden sind mit dieser Religion, dass wir auch im Laufe unseres Lebens von klein auf damit erzogen worden sind, dass wir einen Jesiden später heiraten sollen. Ist dieser Glauben etwas verwandt mit dem Islam? Nein. Nein, ein ganz eigenständiger Glaube. Ganz eigenständiger Glaube ist halt eine kleine Religionsgemeinschaft. Ja. In Deutschland leben ungefähr, weiß nicht wie viele tausend. Okay, an wen glaubt ihr? Oder wie glaubt ihr? An wen glaubt ihr? Also wir glauben an die Sonne. Die Leitung ist irgendwie so schlecht. An Jesander? Habe ich das richtig? An die Sonne. An die Sonne? Ach so. An die Sonne. Das ist schon mal ganz gut. Wir beten halt die Sonne quasi an, ja. Und ja, es geht halt darum, dass ich eine Schwester habe, die sich halt in einen Deutschen verliebt hat. Und das geht gar nicht. Also es geht nicht darum, dass die Person deutsch ist, sondern dass es einfach kein Jeside ist. Ja, das alte Lied, was man immer wieder hat, auch in anderen Religionsgemeinschaften hat man das Problem ja auch, dass so, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ja, und es ist jetzt mittlerweile so, dass dass wir, unsere Schwestern und auch unsere Eltern mit dieser Situation gar nicht umgehen können und wissen auch gar nicht, wie wir meine Schwester ansprechen sollen darauf, weil sie sich selber nicht dazu bekennt. Also sie sagt selber nicht, dass sie mit einem Deutschen zusammen ist und verdrängt auch immer alles. Und wir haben da so ein bisschen Angst, weil sie sich jetzt schon über Jahre hinweg dann immer quasi verbarrikadiert hat in ihrem Zimmer und man sie überhaupt nicht auf die Situation ansprechen kann. Wie alt ist sie? Sie ist 26. 26. Wie lange ist sie mit einem Deutschen zusammen? Also ich denke etwa 5 Jahre. 5 Jahre ungefähr. Schon? Und ja. Woher weißt du das? Ja, also ich habe sie öfter natürlich auch gesehen mal mit demjenigen und es gibt halt Sachen wie Briefe und... Ja, aber die liest du doch nicht. Nahte. Bitte? Die Briefe liest du doch hoffentlich nicht heimlich. Nein, also das lag mal in ihrem Zimmer rum. Wir haben auch mittlerweile halt den Verdacht, dass sie sich halt unmelden lassen, dass sie eine gemeinsame Wohnung hat. Also dass sie quasi ein komplettes Doppelleben führt. Das ist ja völlig verrückt. Da ist die Familie, wie groß ist eure Familie insgesamt? Also wir sind 5 Schwestern. 5 Schwestern, Mama und Papa. Genau. Und die 26-jährige Schwester hat seit 5 Jahren eine Beziehung zu einem Deutschen, einem Andersgläubigen, jetzt von eurer Warte aus gesehen. Und niemand spricht darüber. Alle ahnen, denn die Eltern ahnen das auch, dass sie diese Beziehung hat. Ja, natürlich. Und das macht meine Eltern natürlich sehr fertig auch. Weil es spielt ja auch in verschiedenen Religionen, auch im Islam, die Gesellschaft immer eine große Rolle. Ja. Und das ist das, dass dieses Ansehen quasi dann auch dadurch kaputt gemacht wird. Ne? Also bist du, hast du einen deutschen Pass? Ja. Ja, und sie auch? Sie auch, ja. Ja, dann ist die Formulierung seltsam. Sie ist mit einem Deutschen zusammen, du bist ja auch Deutsche. Ja, ich bin auch Deutscher, aber halt, wir haben halt diese Religion. Den anderen Glauben, ist schon klar. So, aber nun könnte ich mir doch vorstellen, dass man gerade unter Schwestern, du bist auch 24 schon, dass man irgendwann mal in der stillen Stunde mal unter vier Augen mal ein Gespräch sucht. Wieso hast du sie noch nicht ganz klar auf diese Problematik angesprochen? Das habe ich, ja. Das ist ja das Problem. Was sagt sie denn dann? Ich habe darauf angesprochen, ich habe auch gesagt, dass ich ihr, ich möchte halt mit ihr sprechen. Was geht in deinem Kopf vor, habe ich sie gefragt. Was ist einfach los mit dir? Weil das geht so nicht mehr weiter, dass man auch nicht mit ihr sprechen kann. Also sie verdrängt alles. Was antwortet sie? Hast du ihr gesagt, ich habe die Vermutung oder weiß, dass du mit einem Deutschen zusammen bist, mit einem andersgläubigen Menschen zusammen bist? Was sagt sie darauf? Dass ich sie in Ruhe lassen soll und dass ich meinen Mund halten soll und dann wird die Tür zugeknallt und das war's. Okay, jetzt ist für mich natürlich auch interessant zu erfahren, was denkst denn du zu dieser Beziehung? Soll sie sie weiterführen? Bitte? Soll deine Schwester diese Beziehung weiterführen und auch offenlegen? Also wenn es, sag ich mal, jetzt nach mir gehen würde, nein, weil ich weiß nämlich, dass es einfach so ist, wenn sie die Beziehung weiterführt, dass meine Eltern mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen und dass sie dann ganz alleine damit dastehen wird und dass es ihr sicherlich nicht gut aber gehen wird. Das ist doch grauenhaft, so ein Verhalten. Ja. Das ist doch schrecklich. Sollte es denn Eltern und auch Geschwister, jetzt in deinem Fall dir, nicht in erster Linie um das Glück deiner Schwester gehen? Und wenn das Glück deiner Schwester eine Verbindung mit einem Christen oder mit was auch immer für einen Menschen ist, dann gilt es doch, dieses zu akzeptieren. Ja, das gilt es auch. Aber wenn man dann auch sieht, also wenn sie das Glück sucht, dann wäre sie schon lange nicht mehr hier. Man merkt an ihr, dass sie einfach noch unentschieden ist. Also sie kann sich nicht entscheiden. Ja, vielleicht wegen euch, weil ihr so radikal denkt. Ja, aber sie hat ja ihren eigenen Kopf. Also sie kommt und geht, wann sie will. Wenn meine Mutter sie mal fragt, wo warst du? Halt die Fresse, heißt es dann. Also es ist schon sehr, sehr, ja, sag mal, das Verbale bei ihr. Mhm. Also man kann halt nicht mit ihr sprechen, weil sie immer sofort durchdreht. Könntest du denn besser damit umgehen, wenn sie ganz klar sagen würde, so und so ist es und ich möchte mit diesem Mann zusammen sein, ihr müsst euch jetzt entscheiden, entweder für mich oder gegen mich. Könntest du damit besser umgehen? Ja, damit könnte ich besser umgehen, weil sie bekennt sich, also sie verdrängt alles. Wenn man ein Gespräch sucht, dann blockt sie einfach ab und geht. Aber vielleicht wäre es auch hilfreich, wenn du ihr entgegentreten würdest und würdest sagen, pass mal auf, liebe Schwester, das passt zwar nicht so in unsere Tradition, aber ich, Zeldal, stehe zu dir, wenn du diesen Mann heiraten möchtest oder wenn du mit ihm zusammen bist. Das würde ihr doch vielleicht helfen. Ja, also ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Also ich bin jetzt nicht sofort zu ihr hingegangen und habe jetzt gesagt, hör mal zu, ich weiß, dass du mit dem und dem zusammen bist und vielleicht befürchtet sie ja Vorwürfe. Wenn du gleich offensiv zu ihr sagst, ich bin auf deiner Seite, ich stehe zu dir, was immer du entscheidest, würde das Ganze doch sehr entspannt sein zwischen euch beiden Mädels. Ja, sie hat es ist ja so, sie ist meine Schwester, sie liegt mir auch sehr am Herzen, wie alle anderen Schwestern auch. Mhm. Ja. Nur das Problem ist, diese ständige Lügerei. Also wenn man jemanden liebt und seit Jahren mit dem zusammen ist, ist ganz gleich, welche Religion es ist, ja, und welche Umstände da noch mit im Spiel sind, dann sollte man sich auch zu dieser Liebe bekennen. Ich denke mal, das ist für ihren Freund natürlich auch einfach. Absolut, aber ich sag's nochmal, vielleicht hat sie einfach Angst vor eurer Reaktion, weil sie weiß, dass ihre Eltern sie unter Umständen verstoßen werden dann. Ja, das ist es halt. Deswegen finde ich, müsstet ihr auf sie zugehen und sagen, pass mal auf, was auch immer du tust, wir stehen zu dir. Mhm. Das haben wir, wie gesagt, gemacht. Und das ist jetzt irgendwie mein Problem. Ich weiß nicht mehr, weil... So hast du es mir nicht gerade erzählt. Du hast nicht klar zu ihr gesagt, ich stehe zu dir, was immer du tust. Nee, das habe ich nicht gesagt. So, nee. Aber das ist wichtig, finde ich. Und dann kann man sehen, wie sie reagiert. Wenn sie dann immer noch merkwürdig reagiert, naja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ihr Problem. Ja, und das würdest Problem du denn, anders gesagt, würdest du denn mit einem Christen oder einem Moslem zusammen sein? Können? Nee, also, wie gesagt, also ich habe nichts gegen die Einstellung von Leuten. Es ist ja eigentlich so, dass es ist schon klar, ist schon geschenkt. Aber warum würdest du nicht mit einem Christen oder einem Moslem zusammen sein können und wollen? Weil ich einfach mit dieser Entscheidung aufgewachsen bin. Also ja, aber man muss dann nicht mal alles als für richtig nehmen, mit dem man aufwächst. Warum ist diese Religion besser als die andere Religion? Warum können nicht Menschen aus verschiedenen Religionen auch eine Liebesbeziehung haben? Weil ich einfach weiterhin Teil unserer Gesellschaft sein möchte. Und das ist einfach das Problem. Aber es ist doch schrecklich, wenn ihr deshalb ausgestoßen werdet. Das ist doch furchtbar. Das ist doch mittelalterlich. Ja, ist es auch. Das Christentum ist ja auch mittelalterlich, wenn man bedenkt, dass man als Jungfrau in die Ehe gehen sollte damals. Das gab es hier auch mal, da gebe ich dir völlig recht. Ja, aber Gott sei Dank haben wir die Zeiten ziemlich überwunden. Und das ist es auch. Also unsere Religion, die Leute in unserer Religion leben ja auch noch nicht sehr lange in Deutschland. Und dadurch, dass es halt Menschen sind, die einfach immer nur untereinander sind, ist unsere Religion einfach so geblieben. Man kann in unsere Religion einfach nur reingeboren werden und nicht konvertieren wie im Islam oder woanders. Gibt es eigentlich, ich finde das ja interessant, gibt es außer der Sonne, die ihr anbetet, was ich durchaus sympathisch finde, noch andere Propheten oder irgendwelche anderen Figuren, Gestalten? Ja, das sind Engel. Das sind Engel. Also, Engel gibt es auch. Ja, gibt es auch einen? Also unser jesidisches Zeichen ist ein V. Dieses Tier halt. Das V. Habt ihr auch ein Buch, also so wie den Koran oder die Bibel? Gibt es ein heiliges Buch von euch? Ein heiliges Buch gibt es nicht, aber es gibt halt einen Ort, der liegt im Nordirak. Der Ort nennt sich Lalisch. Und das ist halt ein Ort, wo halt viele Menschen hingehen. Also es gibt es in Deutschland nicht, es gibt es halt nur dort. Verstehe. Und wo dann halt viele Menschen auch in Gruppen mal hinpilgern. Celal, ich finde, du musst offensiver das Gespräch zu deiner Schwester suchen. Und ich glaube, es hat nur eine Chance, wenn du vielleicht auch schweren Herzens ihr Toleranz signalisierst. Dir wäre es natürlich am liebsten, wenn es ein Mensch eurer Glaubensrichtung wäre, aber vielleicht wäre dies auch ein Zeichen der Gegenwart oder der Zukunft, wenn sie sich jetzt anders orientieren würde. Es wäre doch schrecklich, wenn ihr eure Schwester verlieren würdet dadurch. Ja, und das ist auch das. Und ich weiß, ich kenne sie ja auch. Sie ist ja meine Schwester. Mhm. Und ich weiß auch, dass es ihr schlecht gehen würde ohne uns. Aber ich glaube, ihr geht es jetzt ja auch schon schlecht, weil sie ein schlechtes Gewissen hat und in den Spannungen lebt. Suche das Gespräch. Sprich vielleicht unter vier Augen erstmal ganz, ganz offen und ohne Vorwürfe, sondern wirklich versuche, so neutral wie möglich zu sein. Ja. Ja? Okay. Wünsche ich viel Glück und alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Diese Thematik hatten wir noch nie. Das finde ich sehr nett und sehr gut. Okay. Dankeschön. Celal, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, gestern war der Deutsche Weiterbildungstag 2012. Das klingt jetzt ein bisschen verstaubt vielleicht und ihr denkt, warum erzählt der Domian das? Ich will euch aber kurz ein paar Worte dazu sagen. Dahinter steckt nämlich die sehr gute Idee, dass Bildung und Weiterbildung etwas ganz Wichtiges ist im Leben und dass man nur so eigentlich vorankommt. Diesen Weiterbildungstag haben sehr viele seriöse Institutionen und Organisationen hier in Deutschland unterstützt und es gibt auch Prominente, die dahinter stehen, zum Beispiel Tom Buro, Bastian Pastewka, Heiner Brandt, Jürgen von der Lippe, Jürgen Becker und ich auch. Und ich will euch sagen, mir ist das wirklich ein ganz besonderes Anliegen, das Thema Bildung, weil ich genau in dieser Sendung mit Tausenden schon gesprochen habe, die aufgrund mangelnder Bildung wirklich auf der Stelle treten und aus den Schwierigkeiten, in denen sie drinstecken, nicht und über Jahre nicht hinauskommen. Und ich spreche so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, denn ich bin quasi über den zweiten Bildungsweg zum Abitur gegangen. Und ich weiß, dass Bildung Türen öffnet und dass man am besten vorankommt, wenn man gut gebildet ist oder viel einfach weiß von der Welt und sich schlau gemacht hat. Nun gab es eine Auftaktveranstaltung im Deutschen Bundestag. Hier geht übrigens mein Licht immer so aus. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Eine Auftaktveranstaltung vorgestern im Deutschen Bundestag. Da wurden Projekte vorgestellt und Biografien. Und eine Biografie haben wir jetzt hier auch bei uns zu Gast. Und das ist nämlich ein junger Mann namens Cheyenne, 27. Bist du da? Ja, hallo. Cheyenne, schön, dass du da bist. Hi. Ja. Du hast auch einen ziemlich krassen Weg hinter dir von, ich sag mal ganz salopp, von ziemlich weit unten bis hin durch Bildungsmaßnahmen zu einem soliden Leben. Wie war das bei dir? Wie war es bei dir ganz früher? Erzähl mal. Ganz früher, wo soll ich da anfangen? Von ganz am Anfang? Denn woher kommt der Name? Cheyenne, das ist kein deutscher Name. Nein, meine Mutter ist aus Thailand und mein Vater ist gebürtig aus Samoa. Ja. Und der Name ist eher thailändisch. Mein Großvater hieß schon so. Mhm. Ja, aber und, bist du hier geboren in Deutschland? Ich bin nicht hier geboren. Ich bin hierher gekommen 1990, kurz nach dem Mauerfall mit meiner Mutter. Ja. Eher gesagt, meine Mutter war schon 89 hier und hat hier diese ganzen Behördengänge erledigt, ganz allein. Mhm. Und hat mich dann 90 hierher geholt. Jetzt bist du der Einzige, ich weiß ja sonst nie was über meine Anrufer, aber bei dir hat man mir so ein paar Sachen vorher erzählt, dass du früh auch große Probleme hattest und mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist, wegen Drogen zum Beispiel. Erzähl mal so ein bisschen aus der Zeit. Ja, also man muss dazu wirklich sagen, ich bin ja schon mit dem Gesetz in Konflikt seit klein auf sozusagen, durch meinen Stiefvater auch, der eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen hat mit Waffenhandel und Waffenbesitz und sowas. Ja. Und durch solche Sachen rutscht man halt genau in dieses Milieu rein. Also ich habe auch früher schon angefangen, mich zu prügeln, die ersten Anzeigen schon kassiert gehabt und dann kam halt, wie gesagt, noch die Drogen dazu. Ja. Und da warst du ungefähr in welchem Alter mit den Drogen, als das anfing? 15. 15, ja. 15, genau. Und da gab es dann die ersten Konflikte auch mit der Polizei? Ja, die gab es schon so mit 13, 14. Mhm. Das war aber noch nicht wegen Drogen, sondern hier gerade wegen Körperverletzungen und solche Sachen. Ja. Ja. Ja. Du warst im Knast? Ja, blöderweise bin ich genau, wo diese Bildungsmaßnahme angefangen hat, ein Jahr später, mittendrin, verhaftet worden. Mhm. Auch wegen Besitz von Marihuana. Und das war halt blöd zu der Zeit, weil, wie gesagt, ich war schon auf Bewährung mehrere Male. Und das war halt das erste Mal, wo man dann so einen Riegel vorgeschoben hat. Was hast du denn für einen Schulabschluss gehabt? Zu welchem Schulabschluss bist du früher gekommen? Ich habe einen recht guten Hauptschulabschluss gehabt. Mhm. Also trotz Hauptschule war er eigentlich recht gut. Ich hätte auch weitermachen können und einen Realabschluss machen können. Viele sagen auch, ich hätte sicherlich auch studieren können irgendwann mal. Mhm. Aber früher war das nicht so mein Fokus. Ja, so, jetzt saßt du im Knast, obwohl du vorher schon irgendeine Weiterbildungsmaßnahme hast angefangen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ganz genau, es war eigentlich mittendrin, es war so im zweiten Lehrjahr. Das war natürlich schön bescheuert, sich dann in die Situation zu begeben und kassiert zu werden. Ja, bescheuert ist gar kein Ausdruck. Glaube ich auch, glaube ich auch. Das war mehr als bescheuert. Wie lange warst du dann im Gefängnis? Gott sei Dank waren es dann im Endeffekt nur 2 Monate, in Anführungsstrichen. Mhm. 2 Monate, aber in einer Bildungsmaßnahme, wenn du gerade drinsteckst, ist eine enorme Zeit, die du nicht wirklich nachholen kannst. Ja, wieso bist du dann so schnell wieder rausgekommen aus dem Knast? Das habe ich zu verdanken mit den großartigen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch gerade mein Anwalt und viele andere Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich rauskomme früher und dass ich meine Ausbildung fertig machen kann. Achso, also war die Ausbildung, die Tatsache, dass du mitten in der Ausbildung gesteckt hast, war ein Anreiz für die Richter zu sagen, okay, dann geben wir ihm eine Chance, dann soll das machen. Sicherlich, das war mit ein großer Anreiz sogar und ich bin froh, dass die mir die Chance gegeben haben damals. Was hast du aus dieser Chance nun gemacht? Ich habe es durchgezogen, trotz vieler Schwierigkeiten. Also die erste Zeit musst du dir vorstellen, wenn du da rauskommst und du hast 2 Monate einen Cut drin gehabt und wenn du hier in so einer Zelle sitzt mit 3 anderen Leuten, denkst du wenig an den Schulstoff, bis gar nicht. Ja. Verdrängst es natürlich, für mich war das Thema eigentlich auch abgeschlossen. Und dann ging es weiter. Was genau hast du denn da gelernt? Gelernt aus der Situation? Oder nee, was war die Ausbildung dann hinterher? Das war eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Mhm. Die hast du denn, hast du denn geschafft, nach dem Knast dann zu Ende zu führen? Die habe ich dann ganz normal zu Ende geführt. Mhm. Tatsächlich, es war knapp, aber ich habe es geschafft. Mhm. Das ist sehr gut. Ja, danke. Ja, das ist wirklich gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja immer wieder Kontakt zu Gefängnissen und mache schon mal da auch Lesungen. Und das ist immer in der Diskussion, dass ich den Jungs sage, Mensch, versucht irgendwas zu lernen hier im Knast. Wenn ihr überhaupt eine Chance habt im Leben, irgendwas das zu machen, eure Träume zu verwirklichen. Die Jungs haben ja alle Träume. Ja. Und wenn, dann geht das nur, wenn ihr was Gescheites gelernt habt oder wenn ihr irgendwas gelernt habt, dann habt ihr eine Chance, nach draußen zu gehen. So, ja, jetzt, genau. Jetzt bist du 27. Wir machen mal einen großen Sprung jetzt. Was machst du heute? Heute bin ich in erster Linie Angestellter bei einer Firma, mache da das Personal, also auch die Personalleitung. Die Personalleitung sogar? Ganz genau. Wow. Also ich plane die Einsätze, ich gucke, wo welcher Mitarbeiter mitarbeiten kann, an welchen Stellen. Mhm. Ich führe Bewerbungsgespräche, ich werte Bewerbungen aus. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, hast ja komplett die Fronten gewechselt. Ja, man muss auch wirklich sagen, ich habe echt aus der Situation auch gelernt. Ja. Ich wusste, dass es meine letzte Chance war, auch meine letzte Chance sozusagen, die Freiheit für mich zu nutzen. Mhm. Mhm. Und habe neben dem auch an meiner Musikkarriere weiter gebastelt. Ach, das läuft auch noch nebenher? Das läuft auch noch nebenher. Wir haben jetzt ein eigenes Label. Also du bist wieder richtig, richtig verwurzelt. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man all die Organisationen, all die Menschen, die sich für Bildung und Fort- und Weiterbildung einsetzen, dass man die wirklich auch fördern und unterstützen soll. Und das ist ja auch das Anliegen des Deutschen Weiterbildungstages. Warst du in Berlin dabei eigentlich vorgestern? Leider nicht. Ich wäre echt gerne dabei gewesen. Ja. Da war einfach nicht die Zeit, weil wie gesagt, ich habe hier zu viele Projekte auch nebenher am Laufen und dann noch der Job. Jetzt weiß ich ja, Cheyenne, dass uns sehr, sehr viele Jungs, wie gesagt, in den Knästen zuhören oder auch irgendwelche Leute, die vielleicht in einer ziemlich schwierigen Lage im Moment sind. Ja. Nach deinen Erfahrungen, was ist dein Tipp und dein Rat, was würdest du den Leuten sagen? Dass sie auf jeden Fall an das glauben müssen, dass es irgendwann besser wird. Bloß es wird nur besser, wenn man selber dran arbeitet. Also das Glück kommt nicht zu einem. Ja, der Glaube allein reicht nicht aus. Das ist eine gute Grundlage, ne? Aber man muss auch was tun. Man muss auf jeden Fall für sein Glück arbeiten. Ja. Ne? Also das Glück findet man nicht auf der Straße. Ja. Da muss man schon, sag ich mal auf gut Deutsch, die Arschbacken zusammenkneifen und genauso. Durch. Genauso. Cheyenne, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide haben reden können. Und wie gesagt, von unserer Seite aus unterstützen wir dieses Projekt des Weiterbildungstages sehr gerne und mit voller Energie. Und dir viel Glück, alles weiterhin und auch viel Erfolg in der Musik oder mit der Musik. Alles Gute, tschüss. Danke, ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Ich hoffe, dass wir die Fernsehsendung noch sichtbar hinbekommen, weil immerzu meine Scheinwerfer hier ausfallen. Aber solange ihr mich irgendwie noch ein bisschen seht, ist das ja auch gut. Hier ist Marc. Marc ist 30. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Domian. So, lieber Marc, über was reden wir? Also erstmal gute Nachricht, du bist noch gut im Fernsehen zu sehen. Das ist schön, das freut mich. Wir reden darüber, dass ich tierisch unglücklich verliebt bin. Ah, wie kommt's? Ich habe mich für so eine Online-Dating-Börse angemeldet Mitte des Jahres und mich hat dann vor knapp nicht ganz 2 Monaten eine Frau mal angeschrieben. Mhm. War interessant. Wir haben dann so ein bisschen hin und her getextet. Das Ganze hat sich dann gesteigert. Also wir haben dann mehrmals auch wirklich lange telefoniert, über 2, 2,5 Stunden. Mhm. Es hat schon ein bisschen gefunkt, so vorab. Wir haben uns dann mal getroffen zum Essen. Sie wohnt in Braunschweig, arbeitet aber unter der Woche in Hamburg. Da bin ich dann mal nach Hamburg gefahren. Wo wohnst du? Ich wohne in Jever. Wie weit ist das von Braunschweig entfernt? Von Braunschweig etwas über 200 Kilometer. Ah ja, das war nun schon eine Stange. Naja, das stimmt schon. Wir waren dann abends essen. Sie war ein bisschen abgetürnt davon, dass ich so schüchtern war. Das hatte sie nicht von mir erwartet. Hat mich aber dann zum Abschied trotzdem noch geküsst. Ja. Knapp eine Woche später bin ich dann mal zu ihr nach Braunschweig gefahren, habe auch da übernachtet. Ja. Warst du immer noch schüchtern? Ja, ein wenig, aber da kam ich gar nicht zu, weil sie sich auf der Couch quasi auf mich gestürzt und mich geknutscht hat und dann nur noch wirklich... mich verführt hat. Ja, verführt leider nicht ganz. Also miteinander geschlafen haben wir nicht, aber es war schon recht intim, ja. Bist du ein schüchterner Typ? Ja, allerdings nur anfangs. Du klingst gar nicht so vom Erzählen her. Ja, es ist auch nur bei Frauen so. Ach so, okay. Gut, also dass ich jetzt sonst, keine Frau hier sonst, bin. Sonst nie Probleme gehabt, aber es ist halt wirklich nur bei Frauen, dass ich die in den ersten Momente wirklich schüchtern bin. So, das klingt ja alles noch ganz okay bisher. Wann und wie wird es jetzt problematisch? Naja, sie hatte mir dann halt irgendwann beim nächsten Treffen dann mal gesagt, dass sie da so ein bisschen von abgeturnt ist, dass ja so ein bisschen die Leidenschaft fehlt und sowas und hatte sich ein bisschen Bedenkzeit ausgebeten. Nach 2 Wochen hatte ich dann irgendwann mal die Schnauze voll und habe sie dann mal vor die Wahl gestellt. Mit der Konsequenz, dass wir dann auch 2 Wochen oder ja fast 2 Wochen gar keinen Kontakt hatten. Daraufhin bin ich dann mal einfach spontan nach Hamburg gefahren, hab sie mir geschnappt, hat mich bei ihr entschuldigt. Sie war auch ziemlich beeindruckt davon, dass ich so spontan dahin gekommen bin. Hat mich dann zum Abschied auch nochmal geküsst. Okay. Und mir dann auch gesagt, dass ich mich gerne wieder melden kann. Wir hatten da mal versucht, noch eine Verabredung zu verabreden. Das hat sich dann aber alles immer irgendwie so ein bisschen verlaufen, weil das nicht geklappt hat. Jetzt ist ja alles noch immer noch im grünen Bereich. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass sie halt immer wieder mir gesagt hat, dass sie sich so bedrängt fühlt von mir, obwohl ich ihr nur hin und wieder meine SMS schreibe oder alle paar Tage mal anrufe. Wie? Am Anfang hat sie bemängelt, du seist so schüchtern und dann sagt sie, dass du sie bedrängst? Genau, dass sie halt befürchtet, ich wäre ein Kontrollfreak und dann wollte sie halt letzte Woche nochmal wieder ein bisschen Bedenkzeit haben, weil sie sich halt nicht sicher ist. Sie hatte mir auch eine lange SMS geschrieben. Also wie oft habt ihr euch denn gesehen überhaupt? Insgesamt so, ich glaube 5 oder 6 Mal. War halt schon recht intensiv. Also ich habe mich halt schon wirklich in sie verguckt. Ja, aber ich habe immer nicht verstanden, wann ist denn das gekippt, dass sie sich bedrängt fühlt von dir und warum? Ja, jetzt vor ein paar Wochen. Warum fühlt sie sich bedrängt? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wenn so 3, 4 SMS die Woche und ein Telefonat bedrängen sind, dann habe ich da, glaube ich, irgendwie die falsche Auffassung von. Ja, finde ich allerdings auch. Sie aber weißt sich halt weißt so wenn, entrückt von mir. Ja, aber weißt du, wenn das schon so anfängt, dann lass es sein. Wenn letztendlich dieser Satz, ich fühle mich bedrängt, ist doch der Killer. Ist doch der absolute Killer für eine Beziehung. Das heißt doch, dass sie keinen Bock hat auf dich. Ja, ich hatte ihr dann auch gesagt, so sag mir das ganz einfach, wenn du keinen Bock hast, ne, dann sagst du ganz einfach nein. Sagen die Leute aber meistens nicht. Ja, sagen die meisten nicht. Ja, und hatte sie halt gesagt, nein, ich will den Kontakt zu dir nicht verlieren und gib mir einfach nur ein bisschen Zeit und ja, jetzt hatte ich die letzten Tage schon ein ungutes Gefühl und hatte dann halt mein zweites Dating-Profil angelegt mit einem Bild von einem wirklich gut aussehenden Kumpel von mir. Ich hatte halt die Idee, sie mal anzutexten, mal einfach so versuchen, Flirt mit ihr zu starten. Die Trickkiste kommt jetzt. Genau, soweit ist es allerdings gar nicht gekommen. Ich war heute Mittag noch dabei, das Profil fertigzustellen. Da hatte ich schon die erste E-Mail von ihr im Briefkasten. Wie? Auf das neue Profil? Auf das neue Profil, ja. Ja, komm, vergiss es. Packe ein. Lass sein. Tschüss. Ja, ich weiß, vom Kopf her ist das auch ganz easy. Was ist das? Die sagt, die fühlt sich von dir bedrängt. Erstmal hat sie rumlamentiert, du bist so schüchtern. Dann fühlt sie sich bedrängt und jetzt beißt sie schon sofort in ein neues Profil rein. Vergiss es. Sie hatte mir halt geschrieben, dass sie halt nur in Hamburg Anschluss an neue Leute sucht und sich mit Männern und Frauen trifft und hatte mir dann auch ein paar SMS geschickt, wo sie halt wirklich drauf beharrt, dass das einfach nur Zufall ist. Ne? Was hat sie denn in das neue, diesen neuen Profil geschrieben? Also das hatte ich ja geschrieben und sie hat nur geantwortet. Ich hatte halt geschrieben, ich bin ein lebenslustiger Typ, suche keine Frau, die langweilig ist, kein Couch-Potato. Und die erste Mail war dann halt gleich direkt, es ist okay, wenn man hin und wieder mal Couch-Potato ist. Hatte ich sie halt mal gefragt, warum sie noch Single ist und hat sie dann halt geschrieben, dass entweder was mit ihr nicht stimmt oder dass sie noch nicht den richtigen gefunden hat, aber dass sie eher auf Möglichkeit zweite. Das heißt, es ging jetzt schon ein paar Mal hin und her, du als Fake und sie. Genau, sie hätte sich auch jetzt direkt nächste Woche schon getroffen und hätte sie. Marc, das ist Kindergarten, lass es sein. Du bist 30 Jahre, hör auf. Quatsch ist das. Ich weiß, aber es ist halt schwer abzuschalten. Ach ja, komm. Ich nehme ja auch nicht ab, dass du da dich so groß verliebt hast schon, glaube ich dir nicht. Ja, aber man verliebt sich doch, wenn man doch sowas zurückgespiegelt kriegt, so relativ früh, muss das doch ein bisschen abtauen. Außerdem appelliere ich auch ein bisschen an deinen Stolz. Lass es sein, lass es sein. Wenn du so aktiv bist da auf diesen Lines, dann Bagger, ja, bin ich ja eigentlich gar nicht. Sie hatte ja mich angeschrieben. Ja, also was ich halt einfach nicht verstehe, vom Bauchgefühl her hätte ich sie halt generell nicht so eingeschätzt. Und es ist für mich auch einfach, ich frage mich halt, warum sie sich überhaupt wochenlang mit mir beschäftigt hat, wenn sie eigentlich keinen Bock hätte. Weil normalerweise sagt man doch einfach, Das ist völlig, völlig unsinnig, sich da reinzudenken. Du kennst die Frau nicht, ich kenne die Frau nicht. Wir wissen gar nicht, was mit der los ist, und Menschen sind seltsam. Und man kann sich noch in den Menschen täuschen, die man sogar gut kennt. Geschweige denn die verstehen, die man überhaupt nicht kennt. Strich drunter, vergiss es. Also Frauen machen sowas echt? Ja, das machen auch Männer. Das machen auch Männer. Ah, okay. Ja. Also, ja, dann auf zu neuen Ufern. Dass die sowas trifft. Auf zu neuen Ufern und neuen Frauen. Marc, alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Nächste Woche heißt unser Thema Geschichten rund ums Bett. Ich möchte gerne mit euch über all die Dinge sprechen, die ihr im Bett erlebt habt. Das können schöne Sachen sein, das können weniger schöne Sachen sein. Ich sage mal so ein paar Stichworte. Extremer Sex, Krankheit, schwere Krankheit, Sterben, das Bett als Sterbebett. Vielleicht habt ihr ein Verbrechen im Bett erlebt. Vielleicht seid ihr überfallen worden, während ihr geschlafen habt. Vielleicht seid ihr in einem Bett vergewaltigt worden. Vielleicht habt ihr eine besondere Geburt oder dergleichen erlebt im Bett. Oder ich erinnere mich, ich hatte mal hier einmal einen Anrufer, der das Bett gar nicht mehr verlassen hat, sondern immer nur Süßes gegessen hat, Schokolade. Und immer im Bett gelebt hat. Also Geschichten rund um das Bett, das ist unser Thema nächste Woche. Und wenn ihr euch gerne daran beteiligen wollt, dann meldet euch schon an unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch dann vor der Sendung an, wie immer unter der bekannten Telefonnummer. Geschichten rund um das Bett, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht heute, es geht weiter um 1.31 Uhr mit Petra, und Petra ist 48. Ja. Hallo Petra. Hallo Domian. Um was geht's? Ich möchte gern meine Krankheit etwas populärer machen. Was ist das für eine Krankheit? Acne inversa. Acne inversa, erklär du's? Ich versuche es zu erklären. Was andere Leute an Akne im Gesicht haben, habe ich halt an anderen Stellen. Und zwar in den Achseln, unter der Brust, in der Leiste, am Hintern und so weiter. Am Hintern oder auch in der Po-Ritze? Ja, auch. Auch. Wie sehen diese Akne, also normalerweise im Gesicht kennt man das in so dicke Pusteln und Pickel. Ist es bei dir ähnlich? Es ist ähnlich, aber es ist eigentlich noch viel, viel, viel schlimmer. Also es sind riesige Furunkel, die wirklich die ganze Achsel manchmal ausbreiten, manchmal wirklich die ganze Leiste rechts, links ausbreiten. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Richtig riesige Dinger. Stelle ich mir auch dann sehr schmerzhaft vor. Sehr schmerzhaft, ja. Gehen diese Furunkel auch auf? Kommt der Eiter raus? Ja, sie gehen nicht immer auf, aber oftmals auf. Ja. Oftmals auf mit viel Eiter. Es sind wirklich Furunkel, die aufgehen. Hilfst du da so ein bisschen nach, dass die aufgehen und der Eiter rauskommt? Manchmal, ich versuche es. Gibt es danach dann eine kleine Erleichterung? Es gibt sofort eine Erleichterung, wenn die aufgegangen sind. Mhm. Diese Krankheit ist nie zum Stillstand gekommen. Also die kommt nie zum Stillstand. Es gibt nie mal so Wochen, wo sie fast weg ist. Also ich sag mal so, das hat angefangen ungefähr im Teenageralter. Und je älter ich wurde, desto schlimmer ist es geworden. Ah, das heißt, du bist 48 Jahre alt. Das ganze Leben trägst du diese Krankheit mit dir herum. Ja, und ganz furchtbar. Was ich mir sehr schwierig vorstelle, als junges Mädel, du bist verliebt, willst mit einem Typ irgendwie erotische Sachen machen. Wie war das? Geht fast gar nicht. Man redet drumherum. Oder wenn man irgendwann richtig Vertrauen gefunden hat, dann sagt man halt, ich habe da was, die meisten Ärzte kennen es nicht. Man geht damit ganz furchtbar schwer um. Wie haben damals, wenn es dann zu intimen Kontakten kam, wie haben die Männer, die Jungs reagiert? Manche halt vielleicht nicht so gut. Den ich jetzt habe, Der geht damit richtig gut um. Also wir kommen richtig gut klar. Tut es denn nicht beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel in der Leiste auch weh, wenn du da so viele Ja, ja. Sicher. Also ich sag manches Mal nein, weil es halt nicht anders geht. Wie viele Männer hast du überhaupt getroffen in deinem Leben, die dich dann so genommen haben, wie du bist? Ich glaube wenig. Also ich habe sie mir ausgesucht, habe immer gewartet, bis ich dann gesagt habe, was ich habe. Also es hat mir das Leben wirklich eigentlich schwer gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so viele Männer gab in deinem Leben, weil man einfach dann gebremst und auch gehemmt ist. Ja. Ja. Was hast du denn jetzt im Laufe deines Lebens gegen diese Krankheit unternommen? Ich habe alles Mögliche unternommen. Also ich war bei zig Ärzten, die meisten Ärzte kennen es überhaupt nicht. Ja, aber Hautärzte müssen es kennen. Ja, auch die meisten Hautärzte kennen es nicht. Die meisten Ärzte machen erstmal so einen Resistenztest und gucken mal, was für ein Antibiotika irgendwie darauf reagieren könnte oder und so weiter. Ich habe zwei oder drei wirklich Langzeit-Antibiotika-Therapien hinter mich gebracht, die überhaupt keinen Erfolg gebracht haben, überhaupt gar nicht. Also waren die einzigen Mittel, mit denen man versucht hat vorzugehen, Antibiotika bisher? Ja, und dann war ich ungefähr vor 8 Wochen in einer Hautklinik in Thüringen. Das wollte ich gerade fragen, ob du noch in keiner Hautklinik warst, ja. Ja, die haben halt alles möglich gemacht, halt wirklich ohne Cortison, ohne Antibiotikum und so weiter. Aber das ist natürlich so eine Welle, die dann wirklich ganz, ganz, ganz lange dauert halt mit Nahrungsergänzungsmitteln halt. Wo man auch nicht wirklich weiß, ob das wirklich so fruchtet. Weiß also man? Was ich schon alles, ich habe wirklich alles jetzt gemacht, halt weiß rauchen man? Nicht mehr, trinken nicht genau. mehr, halt all sowas. Ja, ich wollte fragen, weiß man etwas über die Ursachen dieser Erkrankung? Hier wurde gesagt, dass es bei mir Veranlagung ist, erstmal, und aber das halt wirklich Rauchen oder Alkohol, fettiges Essen, Schweinefleisch und so weiter, das halt alles begünstigen würde. Das sagt man bei der, ich sag mal, normalen Akne, sagt man das ja auch. Ja, so, das lasse ich aber schon bestimmt 1, 2, 3 Jahre weg. Also ich bin schon eigentlich auf dem richtigen Weg, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich beschwerdefrei bin. Das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Nicht wirklich. Ich hatte meiner, als ich so Anfang 20 war, auch sehr lange die normale Akne und habe auch all diese Sachen dann weggelassen und das hat mir nicht geholfen. Mm-mm. Es hat mir nicht geholfen. Es war bei mir Gott sei Dank so eine Art Pubertätsakne, die sich dann von alleine aufgelöst hat. Gut, und meins ist halt wirklich kein, weil es ja auch keine Gesichtsakne ist, sondern andere Akne. Das ist halt, das hat mit Pubertät nichts zu tun. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wenn ich die Wechseljahre jetzt hinter mich gebracht habe, dass es vielleicht für mich ein bisschen Erleichterung gibt, aber ich weiß es nicht. Bist du auch auf das Vorurteil gestoßen oder auf die Angst der Leute gestoßen, das könnte ansteckend sein? Nein. Das nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Ist es ja also auch nicht. Ich bin 2 Jahre lang jetzt wirklich über Monate hinaus manchmal krankgeschrieben gewesen. Und ich habe so einen Arbeitgeber gehabt, der mir dann für manche Zeit den Arbeitsplatz hier nach Hause geschaffen hat, mit Computer und so weiter. Also im Zeitalter der Technik geht es ja. Im Zeitalter der Technik haben wir das Internet auch. Hast du dich mal ein bisschen schlau gemacht und dich vielleicht mit anderen Betroffenen in Verbindung gesetzt? Hast du? Ich habe natürlich Forum gelesen und so weiter. Und da gibt es ganz viele Leute, die natürlich schon Diverses versucht haben und so weiter. Aber es gibt nichts. Also es gibt nicht wirklich irgendwas. Also da gibt es Leute, die rauchen ihr Leben lang nicht. Es gibt Leute, die ihr Leben lang noch nie Schweinefleisch gegessen haben. Es gibt Leute, die sind ganz schlank und so weiter. Aber die haben das trotzdem. Ich glaube ja, dass da wirklich, wirklich auch viele Leute von betroffen sind, dass das gar nicht so... Ja, aber die Dunkelziffer. Ja, ja, genau, das kommt immer noch dazu, ja. Weil sich keiner traut, darüber zu sprechen, weil das ist ja unangenehm. Man schämt sich. Gerade in dem Bereich. Natürlich, ja? Natürlich. Mhm. So, das war gut, dass du angerufen hast und wir das auch mal ein bisschen so in die Öffentlichkeit gebracht haben. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und wir machen uns mal schlau, ob wir vielleicht doch irgendwo noch eine gute Infoquelle für dich finden, die dir vielleicht dann auch hilfreich sein könnte. Das wäre schön. Liebe Petra, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns, von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen und die wird dir weiterhelfen. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, ciao. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, ihr müsst jetzt... Ihr Fernsehzuschauer ganz tapfer sein. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Die Beleuchtung, hier meine Scheinwerfer, fallen immer wieder aus. Wir können das jetzt nicht reparieren. Wir hoffen, dass wir jetzt gut durch die Sendung kommen. Wenn es ab und zu mal so ein bisschen flackert, wir wissen nicht, was es ist. Wir werden es übers Wochenende reparieren. Und zur allergrößten Not machen wir ja unser normales Licht in dem Raum hier an. Das sieht dann zwar grässlich aus, aber dann könnt ihr mich noch sehen. Aber vielleicht geht's ja. So, weiter geht's mit der Carmen. Carmen ist 42. Hallo, Carmen. Hallo. Hallo, Carmen. Hallo, ich bin die Carmen, ne? Du bist die Carmen. Ja. Ich bin gerade etwas erstaunt über deine Stimme. Was ist los? Ja, ich bin ein bisschen heiser. Du bist ein bisschen heiser. Ja, ich habe mir gerade so ein Eukalyptus im Mund reingetan, damit ich wieder ein bisschen klar sprechen kann. Warum bist du heiser? Ich weiß nicht, ich tue auch viel Zigaretten rauchen. Heute ist ganz schlimm mit meiner Mutter. Und dann rauche ich auch viel, wissen Sie. Ja, du kannst mich duzen. Ich habe dich ja jetzt auch geduzt. Wie bitte? Ich sag, du kannst mich duzen. Ich habe dich ja auch geduzt. Dankeschön. Domina, ne? Nein, Domian, ist egal. Domian, kannst du Jürgen sagen. Jürgen ist ja noch einfach. Wie heißen Sie? Ich heiße mit Vorname Jürgen, aber die meisten sagen Domian. Hm. Ja. Darf ich dann Jürgen sagen? Carmen, um was geht's denn? Weswegen hast du mich angerufen? Es geht um meine Mutter. Ja, was ist da los? Die liegt im Sterben. Mhm. Meine Mutter, ich habe jetzt anderthalb Tage war ich bei meiner Mutter, bei meiner kleinsten Schwester in der Wohnung und habe mit meiner Schwester. Moment, habe ich nicht verstanden. Was ist mit der kleinen Schwester? Die hat einen Sohn? Nein, ich war bei meiner kleinsten Schwester. Meine Mutter lebt bei meiner kleinsten Schwester, weil meine Mutter darf keine Minute und keine Sekunde alleine also, sein. Also, das heißt, die kranke Mama liegt und wird gepflegt von der kleinsten Schwester. Ja, und wir sind mit 5 Mädchens und 3 Jungs. Ja. Und du wohnst, wie weit entfernt wohnst du von der Schwester und der Mutter? In Essen wohne ich. Wie weit entfernt wohnst du von der kleinen Schwester und der Mutter? Nicht weit. Vielleicht 2 Kilometer, 3 also, Kilometer. Okay. Welche Erkrankung hat deine Mutter? Meine Mutter hat Hepatitis C. Mhm. Schwere Lebererkrankung. Das ist ja die Lebererkrankung. Mhm. Dann ist meine Mutter ganz, ganz schwer herzkrank. Mhm. Sie hat schon eine Nierenversagung gehabt. Mhm. Sie ist nierenkrank. Sie ist zuckerkrank mit Wasser. Also Körper voll Wasser. Eine rundum schwer erkrankte Frau. Ja, die genau. Und du sagst, Organe, die bauen jetzt schon langsam bei ihr ab. Ja. Und du sagst, dass sie, kann man das so formulieren, dass sie im Sterben liegt? Ja, sie liegt, für mich liegt sie jetzt im Sterben. Und zwar, der Arzt hat heute gesagt, ich war mit meinen Geschwistern im Intensivzimmer. Wir waren alle in einem Warteraum. Und da hat der Arzt gesagt, er hat heute Morgen war sie nicht im Sterben. Und ich habe gefragt, liegt meine Mutter im Sterben? Nein. Dann so circa 7 Uhr abends. Und da bin ich mit meiner kleinsten Schwester alleine reingegangen. Mhm. Da habe ich zum Arzt gesagt, ganz leiser, Herr Doktor, kann meine Mutter sterben? Die Mama kann jetzt sterben, kann morgen sterben, kann zu Hause sterben. Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe mit dem, liegt sie nun zu Hause oder in einer Klinik? Nein, sie liegt in der Klinik, im Marienhospital hier in Essen. Das ist von mir 10 Minuten weg. Also nicht bei der kleinen Schwester, da haben wir es gerade am Anfang missverstanden. Ja. Nee, ist schon richtig, sie lebt bei meiner Schwester. Aber meine Schwester hat sie heute in Krankenhaus reingebracht. Ja. Vielleicht war das dann bei der schweren Erkrankung auch der richtige Schritt. Ja. Ist deine Mutter noch bei klarem Bewusstsein? Ja, heute Morgen war sie bewusstlos bei meiner Schwester in der Wohnung. Sie war bewusstlos und da kam der Pflegedienst. Die pflegen meine Mutter. Mhm. Meine Schwester hat das in den Wegen geleitet, dass der Pflegedienst rauskommt. Morgens wird meine Mutter gewaschen im Pflegedienst. Ja. Also heute Morgen war sie noch bei Bewusstsein, aber heute Nachmittag nicht mehr. Heute Morgen war sie bewusst. Und im Intensivzimmer haben die Ärzte sie ein bisschen wach gemacht. Sie hat ein bisschen gesprochen. Mhm. Sie hätte Hunger, sie will Kaffee, aber sie war aber nicht ganz richtig, ganz normal war sie nicht. Wie alt ist deine Mutter, Carmen? Meine Mutter ist ein Christkind. Die wird jetzt am 24. am Heiligen Abend, wird sie 70. Ja, das ist noch nicht so alt. Nee, ist noch nicht so alt. Wie geht es dir jetzt, wo du deine Mutter so leidend siehst und wo es so schlimm um sie steht? Ja, bei mir ist das so, ich habe ein großes Problem mit Weinen. Mit Weinen? Ja. Du kannst nicht weinen? Das ist das, ich kann nicht richtig weinen, wenn es um meine Mutter geht. Meine andere Schwester, die hat heute zum Beispiel einen Weinkrampf gekriegt durch meine Mutter. Weil wir wissen, die stirbt. Ich habe gestern, hatten wir Lobpreis gehabt, unsere Gemeinde, die ist bei meiner kleinsten Schwester bei meiner Schwester in die Wohnung gegangen, weil wir glauben an Jesus Christus, wir sind Christ. Wissen Sie, was Christ ist? Ja, ich habe schon davon gehört. Wir sind Christen, ich glaube an Jesus Christus. Das Problem ist, dass du aus der Traurigkeit heraus nicht weinen kannst im Moment. Ich habe gestern zum ersten Mal nach langer Zeit weinen können. Mhm. Zum ersten Mal, weil wir hatten Lobpreis, wir haben Gott angebetet, da sind die Prediger. Aber dann ist es doch gut, wenn du hast weinen können. Ja, zum ersten Mal. Mhm. Das ist das. Ich will manchmal ein bisschen mehr weinen, weil bei mir ist das, meine Mutter tut mir so leid. Mhm. Dann sehe ich meine Geschwister am Weinen sehen und dann gucke ich, warum kann ich nicht weinen? Und das ist für mich ein großes Problem. Was glaubst du, woran das liegt, dass du das nicht kannst? Ich weiß nicht. Ich sag mal so, ich fress das alles in meinen Körper. Meine Mutter tut mir leid, ich will weinen, aber es geht nicht. Wie war denn Zeit deines Lebens das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ich habe eine gute Kindheit gehabt. Meine Mutter, die ist für alle. Mein Papa ist ja jetzt schon längst bei Gott, im Himmel bei Jesus. Ich hatte eine gute Kindheit gehabt von meinem Papa und von meiner Mutter. Also die haben uns Kinder, alle 8 Kinder, gleich behandelt. Und gut behandelt. Und sehr, sehr gut waren. Die sind für uns aufgekommen. Weißt du, Carmen, also ich finde jetzt natürlich ganz wichtig in dieser Zeit, aber das macht ihr ja auch und machst du ja auch, dass ihr eure Mutter begleitet, dass ihr bei ihr seid, so viel und so oft wie möglich, dass sie spürt, dass die Kinder und dass auch Carmen bei ihr ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste im Moment. Und ich könnte mir ja fast vorstellen, dass es schon dann auch immer wieder Situationen doch gibt, dass du weinen kannst, wie jetzt hast du es ja neulich auch erlebt, mit der Gemeinde zusammen. Gestern zum ersten Mal. Gestern, genau. Das ist wichtig. Bei mir ist das so, wenn ich weinen tue, heute hätte ich wieder am liebsten, im Krankenhaus hätte ich wieder losgeweint, aber es ging nicht. Meine kleinste Schwester, die konnte weinen. Bei mir ist das Problem, ja, ich habe verstanden. Wenn ich weinen tue, dann geht das hinterher wieder ein bisschen. Ja, vielleicht dann weint man sich ja die Seele frei, sagt das, man. Dann geht das doch noch ein bisschen. Aber bei mir ist das ein Problem. Mhm. Ich weine ja, aber das kommt selten vor. Ja. Vielleicht ist es ja zunächst auch mal ganz gut, dass du vielleicht nicht in Anwesenheit deiner Mutter weinst, sondern wenn dann zusammen mit deiner Schwester, vielleicht wenn ihr aus dem Krankenzimmer herausgeht oder wenn ihr alleine seid. Ich möchte, dass du dich jetzt noch ein wenig mit meiner Psychologin. Hier im Hintergrund sitzt auch immer eine Psychologin während der Sendung. Unterhältst. Ja. Vielleicht kann sie dir auch noch einen konkreten Tipp geben, wohin du dich wenden könntest und was du tun solltest. Dafür bitte ich dich, Carmen, aufzulegen und zu warten, bis wir dich wieder anrufen. Ja? Dankeschön. Sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir und natürlich auch meine Gedanken sind auch bei deiner Mutter und ihr auch viel Kraft und alles Gute. Ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, hier ist Niklas. Niklas ist 15. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Niklas. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Wie bitte? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil, ich kann mal die Situation schildern. Meine Eltern befürchten, dass ich so eine Art spieleabhängig bin. Also es geht jetzt um Computerspiele. Genau. Hm. Haben Sie recht? Befürchten Sie es oder haben Sie recht? Ich befürchte, dass Sie recht haben, so gesagt. wie viele Stunden verbringst du am PC? Also an langen Schultagen 7-6 Stunden und an kurzen, also noch länger. Jeden Tag? Ja, so ungefähr. Ja. Samstag, Sonntag auch? Samstag, Sonntag kann das mehr werden, muss aber nicht, weil ich mich da entweder jetzt mit Freunden treffe oder eben mit meiner Freundin. Eine Freundin gibt's auch? Ja. Und meckert die nicht mittlerweile auch schon, dass du zu viel von dem Ding hängst? Nein, also sie ist, sie bekommt es auch nicht so richtig mit von mir. Also ich erzähle zwar schon so, dass ich jetzt irgendwie Stress mit meinen Eltern habe oder so weiter, aber so richtig bekommt sie jetzt da nichts mit. Was spielst du? So gut wie alles eigentlich. Also ich spiele von Ego-Shootern, also von so Call of Duty und so weiter, bis Strategiespiele. Also ah ja. So gut wie alles. Hast du für dich das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Sucht wird, dass du immer wieder ran musst und weitermachen willst? Also Sucht würde ich das jetzt nicht nennen. Also aber irgendwie so ein Sog, dass sich das dahin zieht. Sagen wir es mal so. Also für mich ist das Computerspielen sogar eigentlich nur ein Hobby, was sich immer mehr einfleischt, so sagen wir es mal so. Also ich bin jetzt nicht gerade süchtig danach, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich könnte jederzeit aufhören eigentlich damit. Also ja. Was man ja jetzt eigentlich immer so von allen hört, aber das sagen immer alle, ich könnte aufhören. Wie lange machst du es denn eigentlich schon? Wie lange ich jetzt schon so lange Computerspiele? Ja, genau. Das hat angefangen vor, glaube ich, einem oder zwei Jahren, als ich das Laptop meiner Mutter bekommen habe. Darauf habe ich eben die allerersten so Spiele gespielt und dann habe ich auch darauf eine Xbox bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ja, und so hat sich dann alles entwickelt. Jetzt befürchten die Eltern das. Das heißt, die sagen das zu dir. Ja, sie sagen schon, dass das langsam Überhand nehmen könnte. Also das eigentlich schon Überhand nimmt. Aber das Problem ist, also ich will ja auch, dass wenn sie sagen, also ich werde natürlich auf meine Eltern hören und ich bin jetzt nicht gerade so. Ja, was sagst du denn? Was erwiderst du dann, wenn die das sagen? Na, wenn die sagen, dann sage ich, ich weiß und ich würde es auch gerne weniger machen, nur ich krieg's immer alleine nicht hin. Aber gerade hast du gesagt, du könntest aufhören, wann du willst. Ja, also ich könnte aufhören, wann ich will, wenn ich Hilfe kriege. Also jetzt Hilfe von meiner Familie, also jetzt nicht von jemand anderes, sondern von meiner Familie. Wie könnte denn die Hilfe aussehen? Also es war schon mal so, dass sie mir einfach mal das Laptop weggenommen haben. Da habe ich kurz darauf eine gute Zensur in einem Test geschrieben, da haben sie es mir wiedergegeben. Ja, und so richtig hat das eben nicht geholfen. Und ich würde mir da schon irgendwie so wünschen, dass... Also du würdest sogar sagen, du würdest dir wünschen, dass die insofern hart durchgreifen, dass sie dir das Ding wegnehmen. Und langfristig auch wegnehmen. Ja. Gibt es dann so Streit zwischen dir und deinen Eltern, wenn die damit anfangen mit dem Thema? Ich weiß nicht, ob das so richtig Streit ist. Also wir brüllen uns jetzt nicht an irgendwie so, aber wir sagen schon unsere Meinung, meine Eltern sagen schon so ihre Meinung dazu, dass ich mich irgendwie verändere oder sowas sagen die dann eben. Weißt du, Niklas, ich nehme das absolut ernst, was du sagst. Ja. Ich finde, dass du das sehr gut beobachtet hast bei dir. Und du hättest dich ja hier auch nicht gemeldet, wenn du sagen würdest, das ist Larifari und das ist keine große Sache. Ja. Und wenn du sogar selbst formulierst, die müssten eigentlich ein bisschen härter durchgreifen, alleine schaffe ich das nicht, ist das für mich ein ganz klares Indiz, dass du in einer Gefährdungszone bist, sagen wir es mal so. Dass wenn du noch ein bisschen weitermachst, man kann in der Tat von solchen Dingen richtig abhängig werden und eine Sucht entwickeln. Mhm. Und jede Sucht, egal was es ist, ist schwierig, da rauszukommen. Ich rate dir, hast du das deinen Eltern gesagt, dass du diesen Wunsch vielleicht hättest, dass sie dir das Ding mal für eine längere Zeit wegnehmen? Nicht direkt. Also ich sag schon, dass sie, wenn sie sowas machen, auch etwas härter durchgreifen müssen. Das habe ich jetzt mal öfters gesagt. So, jetzt ist mein Tipp, sag ihnen das nochmal und mit aller Klarheit, so wie du es mir gerade auch gesagt hast. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene, wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen und wir geben dir mal eine Telefonnummer und eine Anlaufstelle an die Hand, wo du dich auch an eine neutrale Person noch wenden könntest bei einer Beratungsstelle, Suchtberatungsstelle. Okay. Kann man anrufen, ist nicht schlimm, kannst du nur gewinnen. Okay? Okay. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, Niklas. Okay, danke schön. Tschüss. Könnte ich noch jemand grüßen vielleicht? Ja, okay, komm, raus damit. Ja, dann würde ich gerne den Paul grüßen, der heute Geburtstag hat. Okay, dann schließe ich mich an und alles Gute, viele Glückwünsche. Okay. Tschüss, ciao. Und hier ist der Holger und Holger ist 39, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo Holger, um was geht's? Es geht darum, ich bin 39, bald 40 und ich habe noch nie eine Freundin gehabt und das ist ein großes Problem für mich. Glaube ich, wie kommt's? Ja, also ich bin übergewichtig, 1,80 Meter groß, 130 Kilo. Ganz schön viel. Jo. Ja. Und warst du es immer schon? Ja, eigentlich schon immer. Also seit der Grundschule, sag ich mal. Hm. Du hast noch keine Freundin gehabt? Auch noch keinen Sex? Ich war mal bei einer Prostituierten so vor, wann war das? 18 Jahren ungefähr. Hm. Wie war's? Nicht so toll. Ja. Weil gekaufte Liebe ist halt keine echte Liebe, ne? Ja. Das war auch, ist auch nur aus der Not wahrscheinlich entstanden bei dir, um mal was zu machen. Ja, wir waren mit Kollegen unterwegs und angetrunken und dann haben die mir einen ausgegeben quasi. Und ich meine, das war eigentlich ganz lustig, aber es war dann im Endeffekt doch nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits, Holger, du klingst sehr sympathisch von der Stimme her. Oh, danke. Ja, und es gibt ja viele, viele Frauen, die selbst ein bisschen übergewichtig sind oder denen das nichts ausmacht, die dann halt auch einen Partner durchaus akzeptieren würden, wie du es bist. Es wundert mich. Was hast du an Aktivitäten schon gemacht, um Frauen zu finden? Ja, das Problem ist, ich leide seit 12 Jahren an einer Panikstörung mit der Agoraphobie. Also ich kann schlecht rausgehen. Ah, daher weht der Wind. Ja. Ich verstehe. Das heißt, du hängst fast immer in der Bude. Und dazu kommt noch, um das gleich mal zu sagen, so, also ich stehe auf kleine, schlanke Frauen. Das ist vielleicht auch noch ein Problem. Also ich meine das nicht böse, aber auch wenn ich selber dick bin, aber ich, also mit dicken Frauen könntest kann ich so nicht viel anfangen. Verkompliziert das Problem, aber auch da gibt es Kombinationen, die funktionieren. Aber die Angststörung ist natürlich, glaube ich, der Bremsklotz. Ja, ja, klar. Bist du berentet oder krankgeschrieben oder wie lebst du? Seit einigen Jahren kann ich nicht mehr arbeiten. Also wegen der seelischen Erkrankung oder wegen des Übergewichtes? Nee, wegen der seelischen Erkrankung. Ja. So. Das Letzte, was ich gemacht habe, ist jetzt 5-6 Jahre her, dass ich mal einen Eurojob hatte in einem Behindertenwohnheim, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ne, weil man sehr viel zurückkriegt. Mhm. Das dann leider nicht mehr weiterging, so, obwohl ich das gerne wollte, aber... Was machst du denn, das ist, glaube ich, der Schlüssel für das Ganze. Zunächst mal, was machst du gegen die Angsterkrankung? Ja, also... Das ist immer so eine Sache. Es ist schon länger her, dass ich eine Therapie gemacht habe. Aber das waren immer nur Gesprächstherapien. Und ich habe halt ein Problem mit Medikamenten. Ne? Weil ich habe damals, als es ausgebrochen ist, als ich in der Klinik war, habe ich ein Medikament verschrieben gekriegt, was ich hinterher schlagartig abgesetzt habe, obwohl man das nicht sollte. Das war dann mein Fehler. Aber ich habe das Gefühl, mir wurde das auch nie richtig erklärt. Und ich habe dann einen ziemlichen Horrorfilm gefahren. Und seitdem habe ich dann Angst davor, ne? Vor Antidepressiva. Ja, und aber guter, schlechte Erfahrung, schlechtes Erlebnis, ja. Das heißt nichts. Ich finde, dass du auf dieser Schiene erstmal ganz dringend einen neuen Anlauf machen musst. Hm. Ich glaube, wenn du diese Problematik im Griff hast, kannst du auch vielleicht an dein Übergewicht gehen und an die Problematik, dass du eine Frau suchst, eine Freundin. Hm. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Weil wenn du das erste nicht löst, geklappt, alles andere auch nicht. Ja, das stimmt. So, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Ich bitte dich auch aufzulegen. Wir rufen dich nochmal an und okay. Du kriegst nochmal ein paar Tipps, sehr gezielte und konkrete Tipps bezüglich Therapie und weitere Versorgung. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Holger. Tschüss. Jo, danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Friedrich Marquardt. Wir bitten nochmal, die Lichtverhältnisse zu entschuldigen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir melden uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin. Ciao.